Was ist der Aberglaube? Aberglauben nennt man jede Art von Verehrung, welche der christlichen Lehre und der Übung der Kirche widerspricht. Ebenso, wenn man einer Handlung oder einer Sache irgendeine übernatürliche Kraft zuschreibt, die sie nicht hat. Das ist natürlich der Randbereich, den Übergangsbereich, wo man, beziehungsweise im Bereich der Mikrophysik oder wie man es immer auch nennen will, wo die Sachen nicht unbedingt ganz klar sind, vor allem auch, weil die moderne Wissenschaft ja sich um lauter Blödsinn kümmert, anstatt Dinge zu erforschen, die es zu erforschen gäbe, also die Medizin der Steine und die Homöopathie und bis zu einem gewissen Grad noch das Pendeln und so weiter. Das Pendeln selber ist von der Kirche verboten, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die durch die Wellen, die Kraft und so, Kräfte und so weiter, die Erdmagnetismus sich oder das Pendel reagieren kann. Ja. Die Steine, die gewisse Kraft haben, auch nach der heiligen Hildegard und so weiter. Nur wie das genau geht, wie gesagt, die moderne Wissenschaft hätte sicher die Instrumente und so weiter, das besser zu erforschen, aber die kümmert sich um Sterne und um Big Bang und Evolution und Zeug. Das alles Gehirngespinste sind, statt sich um das kümmern, was vor unseren Augen sich abspielt und vor unserer Nase. Jede Art von Verehrung ist Aberglauben, welche der christlichen Lehre und der Übung der Kirche widerspricht. Ja. Zum Beispiel die Mohammedaner-Affäre Hadsch, die heuer sowieso abgesagt wird, weil das andere, diese Stiele mit Steinen bewerfen und da praktisch den Teufel töten, dabei sich gegenseitig umbringen, bis zu ein paar tausend Leute, die jährlich da zerstampft werden, zertreten werden, in der Panik, die irgendwann ausbricht, bei so einer riesen Massenversammlung, aber darüber spricht natürlich keiner. Es gibt Statistiken, kann man nachschauen, wie viel es jedes Jahr waren. Wie gesagt, in den schlimmsten Zeiten, zwei oder dreimal waren es etliche tausend, aber ist eh wurscht auch. Wenn das einmal in Lourdes passiert wäre und in Fatima, würde man es bis heute überall lesen. Und überall, was weiß ich, 100.000 Mal erinnert. Aber so ist es halt. Religion ist sowieso zweitrangig, nicht wesentlich, wie uns die gegenwärtige Krise lehrt.